ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مزاون تاريخ سافرة بشم دوج ونزي مخم ضايت بارك الله فيكم من دي كليرونك فن بلوغ المرام فن دي كليرونك فن سبل السلام ميوغا الله سبحانه وتعالى فرمير عن فرويش أنين إن شاء الله درسنا باللغتين العربية والألمانية، وسنكمل بارك الله فيكم في شرح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. الحديث 60 بعد 700، سمع الحديث 760. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه مما يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولكن الحديث ضعيف والله تعالى أعلم وأعلم. فإذا صح هذا الحديث أو إذا حسن هذا الحديث فهو دليل على عدم جواز إبقاء العنب حتى يباع ويصبح خمر. وطبعا هذا الأمر ما يحتاج حديث مثل هذا، لأنه الأمر واضح بارك الله فيك. يعني لو إنسان يعرف أن فلان من الناس سيشتري العنب ليصنع خمرا فلا يجوز له أن يبيعه هذا الأمر. وكذلك لو علم أنه سيفعل بشيء محرم فما يجوز أن يبيع هذا الإنسان. بارك الله فيكم. حديث زي بن هندت زيسش عبد الله بن بريدة عن أبيه تزوت عبد الله بن بريدة فان زين فاتا زاكت بريدة ده سايس بريدة ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت: Wer Weintrauben beim Pflücken lagert oder weghält, damit diese Weintrauben an jemanden weiterverkauft werden, der davon Wein erpresst, der nimmt sich den Weg in die Hölle mit Wissen. Das Hadith ist bei Tabarani, aber das Hadith ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Das eigentlich wird nicht genommen. Aber mit anderen Wörtern, das bedeutet, eine Person hat Weintrauben und die Weintrauben, die sind schon reif und der sollte ernten. Aber der macht das nicht. Der wartet, bis jemand zu ihm kommt, damit diese Person von ihm die Weintrauben kauft, dann die Person, die das gekauft hat, Wein daraus macht. Wenn man sowas macht, dann nimmt man den Weg in die Hölle mit Wissen. Das wird nicht, dass man sagt, ich habe nicht gewusst. Die Überlieferung ist schwach. Wenn diese Überlieferung authentisch wäre, das ist klar dann. Aber eigentlich, wir brauchen keine Überlieferung dafür, die klar ist, weil diese, sage ich jetzt, Handlung in unserer Region klar ist. Wenn du weißt, eine Person wird etwas von dir kaufen, damit er damit Kriminalität begehen wird. Oder die Person kauft von dir etwas, damit er damit Haram macht, das wird verboten, es macht. Du darfst ihn nicht verkaufen. Und das gilt auch für Weintrauben in diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, verkauf mir Weintrauben, du verkaufst sie, normal. Aber wenn du weißt, dass diese Person Weintrauben kauft, damit er Alkohol daraus oder Wein daraus macht, dann darfst du nicht. Sagmaya, aber keiner wird von mir kaufen. Ja, lieber, dass keiner kauft, als dass du, weil er Bullach Haram begehst. Sowieso, Barakallahu fikum, wie die Gelehrten sagen, zum Beispiel, dass man Flöten oder dass man Trommeln und sowas verkauft, ist mit Konsens der islamischen Gelehrten verboten. Weil man weiß, was man damit macht. Weil jetzt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, verkauf mir eine Gitarre. Ja, dann sagst du ihm, ja, warum? Was macht man mit Gitarre? Klar, Musik machen. Deshalb ist es klar in diesem Sinne. Oder jemand kommt zu dir und der sagt mir, verkauf mir etwas und du weißt genau, daraus wird man Drogen zum Beispiel machen. Dann darfst du nicht. Weil du da, du nicht behilflich sein darfst in Themen, die zu Haram führen. Und diese Regel heißt Sed al-Dara'i'a. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان والحديث حسن الحديث حسن الخراج هو المبيع يعني إذا إنسان باع شيء فهو ضامن له فمالك الغلة أو الكراء هو ضامن يملك خراجها لضمان أصلها مثلا الرجل اشترى أرضا فاستغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها فهو يملك خراجها لضمان أصلها فإذا المشتري وجد فيها عيبا ردها وهنا اختلف أهل العلم كيف يردها. شوف أنت بعت لي إنسان شيء فبعد ما هذا استخدمه 3-4 أيام وجد أنه في عيب وليس هو اللي خربه إنما أنت فالخراج بالضمان فله أن يردها للمشتري أن يرد. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. الشافعي يقول يرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه. يعني مثلا أنا بعتك سنقول بعتك سيارة وهذه السيارة بعتك إياها معها مثلا مسجل فأنت رجعت لي إياها بلا المسجل هذا ما يجوز وجدت فيه عيب فترجعها مع المسجل يعني ترجعها كما هي. الثاني للهادوية قالوا يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية فيستحق المشتري الفرعية وأما الأصلية فتصير أمانة في يده. يعني أعطيتك شيء فرع وأصل مثلا أعطيتك بعتك بقرة هذه الأصل فأنت حلبتها وأخذت منها حليب وأخذت هذه الأمور فبعد فترة وجدت أن البقرة مريضة فقالوا أنه يضمن التالف منها إذا في شيء أو كذا ويكون الأمر بالتراض. الأحناف يقولوا المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء وأما الفوائد الأصلية كالثمر فإن كانت باقية ردها مع الأصل. يعني ثمار مثلا إنسان باعك شجر وعليه ثمار فأنت ترد له الشجر والثمار. والمالكية الإمام مالك يقول أنه يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحق المشتري والولد يرده مع أمه وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد فإذا كانت متصلة وجب الرد لها إجماعا. والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي. يعني ماذا قال الشافعي؟ قال الخراج بالضمان وما حدث من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه. إنسان اشترى تاكسي فاشتغل به، فاشتغل بهذه السيارة فربح، فأراد بعد 3 أو 4 أيام وجد أنه في عيب في التاكسي، فيرد التاكسي وما يرد الشغل اللي اشتغله، لأنه هنا في قول يرد. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى بارك الله فيكم، المعنى أنه إذا الإنسان يعلم أنه في عيب، انتبه، يعلم في عيب في شيء وباعه، والآخر اكتشف، فهذا صار في غش له. إذا ما كان يعلم فهو ضامن، فهو ضامن، إلا إذا صار الاتفاق أنه شوف أنا أعطيك، أنا ما أعرف، تأخذ هكذا، فهذا أمر آخر. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. عائشة رضي الله عليها الظريفة، بس فيك محمد صلى الله عليه وسلم زاكتب الخراج بالضمان، بس بدوزة هاندل وده فكوفن اسمه جارانتي. أبا فيلشي جارانتي مش جزاء زود جارانتي when it was when das was du verkauft hast kaputt ist dann darf der Käufer das zurückgeben. Ein Verkäufer hat etwas verkauft. Der andere hat das gekauft. Der Käufer hat festgestellt, dass diese Ware kaputt ist. Dann darf er das zurückgeben, weil der Verkäufer Garantie leisten muss. Mindestens, dass diese Ware nicht kaputt ist, dass diese Ware in Ordnung ist. Aber was ist, wenn jemand das gekauft hat? Wenn jemand das gekauft hat? Und dann hat man das benutzt. Und nach ein paar Tagen hat man gewusst, dass dies, oder hat man festgestellt, dass dies kaputt war. Was ist, man hat das benutzt. Was macht man hier? Die Gelehrten haben 4 Ansichten diesbezüglich. Richtig ist aber, dass man dies, Schafi'i sagt, laut des Hadith, der sagt, der Käufer gibt das zurück. Und er gibt das zurück, wie er das genommen hat. Bei der anderen, da haben sie gesagt, wenn er damit etwas gemacht hat, gearbeitet hat. Und ich habe ein Beispiel, zum Beispiel Taxi. Taxi. Zum Beispiel, du hast ein Taxi gekauft und du hast mit diesem Taxi gearbeitet 3, 4 Tage. Dann hast du festgestellt, dass das Auto kaputt ist. Dann musst du Taxi zurückgeben. Oder wenn du das zurückgeben willst, du gibst das zurück. Aber das, was du gearbeitet hast, brauchst du nicht zurückzugeben. Bei anderen Gelehrten sagen doch, du musst zurückgeben. Bei manchen, bei Ahnaf und Malikiyah, die unterscheiden, ist das ursprünglich von der Ware oder nicht, oder ist das zusätzlich. Aber auf jeden Fall, das Hadith ist klar. Das heißt, du kaufst etwas und dann stellst du fest, dass das kaputt ist. Du willst das zurückgeben, der Verkäufer muss das zurücknehmen. Und wenn der Verkäufer weiß, dass die Ware kaputt ist, weiß, und der verkauft es trotzdem, dann macht er Betrug, das ist noch Betrug dazu. Aber wenn er nicht weiß, dann muss er dafür garantieren. Außer, dass man von Anfang an festgelegt hat. Schau mal, du kaufst diese Sache, ich weiß nicht, ob das in Ordnung oder nicht in Ordnung ist. Ich gebe dir keine Garantie. Aber wenn er das gekauft hat und trotzdem feststellt, dass das kaputt ist, der hat das Recht, das zurückzugeben. Subhanallah, schaut mal unsere Religion, wie das schön ist. Das ist gerecht. Nicht, dass man betrogen wird. Du kaufst etwas, aber da muss man hier aufpassen. Ja? Nicht zum Beispiel, du verkaufst etwas, was in Ordnung war. Und die Person benutzt das 1 Tag, 2, 3 Tage und das ist alles in Ordnung. Dann macht er das kaputt. Der Käufer macht das kaputt. Dann kommt er und sagt, ja, das war. Nein, das ist Betrug dann. Das gilt hier für etwas, wenn man das selber gibt. Das wird zum Beispiel, du verkaufst ein Auto oder du verkaufst eine Kuh. Und bei dir war das alles in Ordnung. Aber dann wird das, Kuh wird krank, die Kuh wird krank oder das Auto geht kaputt. Da muss man hier prüfen. Ist das so, wie das bei dir war? Dann musst du hier garantieren. Ist das nicht so, bei dem anderen ist das kaputt geworden, dann ist das nicht deine Sache. Als Verkäufer. Wallah. وعن عروة الباريقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام شاهد الترمذي ضعيف البخاري الحديث عنده صحيح طبعا الحديث في صحيح أبي داود كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة رضوان الله عليه أعطاه دينار فقال له روح اشتري لي شاة حتى أضحية فذهب عروة إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين فباع شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الشاة وأعطاه الدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا يعني هذا عروة لو كان اشترى ترابا فيما بعد ربح فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمره بأن يتصدق كذلك بالدينار هنا المسألة بارك الله فيكم مهمة في مسألة العقد الموقوف الذي ينفذ أو ينفذ بالإجازة ففيه خمسة أقوال للعلماء الأول أنه يصح العقد الموقوف يصح أعطيك مثلا شيء أقول لك اشتري لي كذا فأنت تروح وبهذا المال تفعل شيء آخر ثم تأتيني الثاني لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك ما ليس عندك والشافعي علق القول بصحة هذا الأمر بالحديث قال له الحديث صحيح أنا أقول به يعني يصح العقد الموقوف الثالث التفصيل يقول أبو حنيفة يجوز البيع للشراء والرابع لمالك يقول يجوز الشراء للبيع والخامس أنه يصح إذا وكل بشراء شيء فشرى بعضه وهو للجصاص وإذا صح حديث عروة فالعمل به هو الراجح وفيه دليل على صحة بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال المثل ولا تطيب زيادة الثمن ولذا أمره بالتصدق بها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة يعني يصح إنسان أعطاك قال لك روح اشتري لي مثلا أنت أعطاك إنسان 1000 قال لك روح اشتري لي سيارة فرحت اشتريت سيارة ب500 وجبت ال500 الأخرى خذ هذه السيارة تبع ال1000 ب500 خذ هذه ال500 هاي السيارة فهذا يصح ولا بأس فيه لحديث عروة البارقي رضي الله عليه بارك الله فيكم أنا شنو هي شيشتي استثنيكس ده ونزوا عروة البارقي عن صحابي ده بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ده بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هات إيم عن دينار ده سوت جولد منسة جديدا دامت إيان عن تسيجي وده عن شاف فيها أوبفر شلاختن كوفت عروة رضوان الله عليه ist. Zum Markt gegangen. Er hat zwei Ziegen oder zwei Schafe gekauft mit einem Dinar. Und er hat dann ein Schaf oder eine Ziege verkauft für einen Dinar. Und dann kam er zum Propheten. Er hat ihm seinen Dinar gegeben und noch Schaf dazu. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, hat für ihn Bittgebet gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Handel segnet. Dieser Urwa hätte er auch Erde, das wird Boden gekauft, hätte er Gewinn gemacht. Oder hat er immer Gewinn gemacht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam für ihn Bittgebet gemacht hat. Das ist eine sehr schöne Geschichte, erstmal, das bei in Sahih Abi Dawud, das auch bei Al-Bukhari. Diese Geschichte lässt uns diskutieren. Ich beauftrage dich, etwas für mich zu kaufen. Dann gehst du und du benutzt das Geld und dann bringst du mir das. Darfst du eigentlich, darfst du das machen? Also darfst du mit meinem Geld etwas machen und kaufen und verkaufen, trotz dass ich dir das nicht so gesagt habe. Der Prophet Muhammad sallam hat ihm ein Dinar gegeben. Er hat ihm gesagt, kauf mit diesem Dinar ein Schaf oder eine Ziege. Urwa hat zwei gekauft und dann hat er verkauft und er kam zum Propheten und er hat ihm beides gegeben. Und passt auf, ja? Er hat das nicht für sich genommen, er hat das dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam zurückgegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, hat Mitgebet für ihn gemacht und der Prophet sagte ihm, gib mir das Schaf oder die Ziege und spende den Dinar, also diese goldene Münze. Die Gelehrten haben fünf Ansichten diesbezüglich, und zwar manche sagen, man darf sowas nicht machen, weil man dich beauftragt hat, um etwas zu führen, nur das machst du. Andere sagen doch, man darf das machen. Bei Abu Hanifa, der sagt, man darf verkaufen und nicht kaufen. Bei Al-Imam Malik, der sagt, man darf kaufen und nicht verkaufen. Und bei Al-Jassas, der sagt, wenn jemand dich beauftragt hat, dass du kaufst und verkaufst, das ist kein Problem. Und bei einer Gruppe von Salaf-Gelehrten und Hadawiyya, die haben gesagt, sowieso man darf. Das ist eine Art Vertrag, was mit Bedingung verbunden ist. Oder mit Beauftragung verbunden ist. Eigentlich, wenn man dieses Hadith betrachtet, dann ist das in Ordnung. Das heißt, ich gebe dir 1000 Euro, ich sage, ich kaufe nicht ein Auto. Du gehst und du kaufst ein Auto nicht für 1000, du kaufst zum Beispiel ein Auto für 500. Und dann kommt jemand und sagt, verkaufst du mir diesen Wagen für 1000. Dann verkaufst du für 1000, dann hast du 1500. Und dann kaufst du ein Auto für 1000 und du kommst zurück und du gibst mir und sagst, das ist dein Auto und das sind auch 500 noch dazu. Ich habe das und das gemacht. Darf man das machen? Ja, aber du musst aufpassen. Wenn du verlierst, dann musst du das Geld zurückgeben. Das heißt, du hast ja, du garantierst für das Geld. Weil das eine, das ist sozusagen wie Beauftragung. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائس. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، وهو ضعيف. Barakallahu fikum, das nächste ist eine schwache Überlieferung, und zwar Abu Sa'id al-Khudri erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verboten hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass man, was die was die Tiere in ihren Bäuchen tragen, dass man das verkauft, dass man das kauft. Und dass man auch kauft, was die Tiere natürlich von Milch und sowas haben. Man darf das nicht kaufen, während das noch im Tier ist. Man darf keinen Sklaven kaufen, wenn der Sklave weggelaufen ist. Man darf die Beuten nicht kaufen, bis sie verteilt werden. Man darf nicht die Spenden oder die Almosen kaufen, solange man diese Spenden noch nicht bei der Person sind oder von der Person direkt kauft. Und er hat auch verboten, dass jemand, bevor man taucht in dem Wasser, ins Wasser, darf man etwas vom Meer holen, dann darf man nicht zum Beispiel oben erstmal kaufen und verkaufen und dann geht er, taucht er, damit er etwas rausholt. Das darf man nicht. Auf jeden Fall, die Überlieferung ist schwach, aber die Bedeutung ist klar. Und bei schwachen Hadithen brauchen wir nicht viel zu sprechen. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه هذا الحديث كذلك ضعيف الحديث كذلك ضعيف بارك الله فيكم das nächste ist auch eine schwache Überlieferung der Prophet صلى الله عليه وسلم hätte gesagt kauft kein Fisch im Wasser weil das Betrug ist oder Gharad, Jahala, das ist, weil du nicht weißt, was du kaufst. Diese Überlieferung ist bei Ahmed, aber das ist eine schwache Überlieferung. Und sowieso die Bedeutung ist klar. Keiner wird Fische im Wasser kaufen. Keiner wird Fische im Wasser kaufen. Wa'an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال, naha Rasulullah s.a.w. an tuba'a thamaratun hatta tut'im. ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي بارك الله فيكم النهي في هذا الحديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه يعني ما يجوز بيع ثمر أنت حتى يبدو صلاحه يعني يستطيع الإنسان أن يأكله الثاني عن بيع الصوف على الظهر يعني في صوف مثلا تيجي بالصوف تقول له أبيعك هذا الصوف طيب هو ما يعرف لسه كم الصوف أو أن يباع اللبن في الضرع اللبن لسه في الضرع أنت ما تعرف كم كيلو هو كم مقداره فما تشتري لأنه فيه غرض بارك الله فيكم das nächste Hadith ist von Ibn Abbas. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man Früchte verkauft, bevor diese Früchte reif geworden sind. Und der Prophet hat verboten, dass man Wolle verkauft und diese Wolle ist auf dem Tier. Und man darf auch nicht, der Prophet hat verboten, dass man Milch verkauft oder kauft, bevor man das gemolken hat. Wenn das Milch noch in der wie heißt das? Bei einem Tier? Euter. Euter, genau, Barakallahu fi. Das heißt, wenn das Milch in Euter, darfst du nicht kaufen oder verkaufen. Und das ist klar, diese Überlieferung. Das heißt, wenn du Früchte kaufen willst, dann müssen sie mindestens auf den Bäumen reif sein, damit du das benutzen kannst. Aber wenn sie nicht reif sind, dann weißt du nicht, ob sie reif werden oder nicht. Dann zweitens, wenn die Wolle noch auf dem Tier ist, dann kannst du das auch nicht verkaufen, weil du nicht genau weißt, wie viel ist das, wie viel wiegt das. Also, du kannst das nicht bestimmen. Das kann man nicht. Und Milch in Euter, weil du nicht weißt, wie viel das ist. Wenn man sagt, ja, ist kein Problem. Doch, das wird ein Problem. weil wenn du Milch neu verkaufst und dann denkst du, du wirst zum Beispiel 10 Kilogramm bekommen und am Ende bekommst du nur 5, dann wirst du denken, diese Person hat Betrug gemacht oder umgekehrt. Deshalb sollte man in Kauf und Verkauf Klarheit schaffen. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزاز وفي إسناد ضعف ولكنه صحيح. يا أخوة المضامين هو ما في بطون الإبل يعني في بطن الحيوان والملاقيح ما في ظهر الجمل يعني كأنك تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجنين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المني ماء الحيوان هذا نهى عنه وهذا نهى عنه لماذا؟ لأنه ما يدرى وهو الإجماع فيه إجماع في هذا المسألة حديث زي بن هودة 66 أبو هريرة رضي الله عليه وليفة Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, nimmt Samen vom Kamel und wird verkauft. Das darf man nicht. Und das andere ist, dass jemand, zum Beispiel ein Tier, ist, hat getragen. Ein Tier hat getragen. Du darfst nicht das, was in seinem Bauch ist, verkaufen, bevor das sozusagen zur Welt gekommen ist. Das Hadith ist bei Al-Bazar und das ist sahih. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة الإقالة ما معناها يا أخوة الإقالة الإقالة أنه خلص يتركه يعني مثلا إنسان اشترى من شيء بعدين أتى قال لك والله يا أخي أنا صحيح اشتريت منك وصحيح يعني نحن تفرقنا في المجلس وكذا ولكن أنا ما أريد فأقلني يعني تركني ترك هذا الأمر فمن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته ها؟ الإعفاء يعني يعفيه خلاص معفيك لأن الأصل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا خلاص انتهى البيع فيأتيك بعد ما إما المشتري أو البائع فقل يا أخي اعفيني معلش مثلا البائع يجي قل اعفيني فأنت تعفي لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يغفر لك ويعفيك وهذا ليس فقط للمسلم وإنما لغير المسلم وإنما قيل أن المسلم هنا من باب الأغلب من باب الغالب من باب الغالب لأن ثواب الإقالة ثابت كذلك في غير حق المسلم يعني خلاص تقيل لله سبحانه وتعالى تعفو لله سبحانه وتعالى مع أنه أنت مثلا أنت تريد تشتري شيء فيجيك صاحب الشيء يقول لك يا أخي أقل اعفي الله تعالى على ما بارك الله فيكم حديث زي من هندا زي من ذا سيش هندا سي ذا سليت ستفو هويتا إن شاء الله أبو هريرة رضي الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته بس شوير تشو بزيتسن وط وط ليش تسب أكلاها شو بس بدويتا بإذن الله تعالى بس حديث زي أبو داود ومن ماجه Und das ist bei Ibn Hibban und Hakim. Das bedeutet, das Hadith hat diese Bedeutung. Jemand hat etwas gekauft oder etwas verkauft. Wir wissen im Islam, wenn zwei Leute zusammen sind und die kaufen und verkaufen und die verlassen den Platz, wo sie waren, dann ist der Handel abgeschlossen. Und du darfst es nicht mehr rückgängig machen. Aber hier bedeutet, wenn jemand zu dir kommt und er sagt, bitte vergib mir und verzeih mir, aber ich möchte diesen Handel rückgängig machen. Wenn du hier verzeihst und du machst das, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünde am letzten Tag verzeihen und vergeben. Das wird eine Person, so zum Beispiel, du verkaufst mir dieses Handy jetzt. Ich kaufe das von dir und dann gehen wir. Dann komme ich zu dir nachher, sage, Achi, das stimmt und so weiter. Aber bitte, ich möchte das rückgängig machen. Du machst das für Allah. Dein Recht ist, dass du sagst, nein, wir haben schon Handel abgeschlossen. Aber wenn du sagst, okay, ich mache das für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeihen für eine Sünde oder für einen Fehler, was du gemacht hast. Und subhanallah, das ist schön in unserer Religion. Man sollte nicht gierig werden. Beide Seiten, ein Käufer oder ein Verkäufer, sollen nicht gierig sein. Und wenn du Geduld zeigst und wenn du gut im Handel bist und barmherzig im Handel bist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Barmherzigkeit schenken. Das ist für heute. Und somit, barakallahu fikum, haben wir zwei Kapitel von dem Thema Al-Buyu'. Das nächste Mal fangen wir, inshallah, Bab Al-Khiyar. Das bedeutet, die Willigkeit beim Kauf und Verkauf. Und oder die sozusagen die Wahl. Das ist deine Wahl. Das ist deine Entscheidung. Die Entscheidung oder die Wahl bei Kaufen und Verkaufen. Und übrigens, wir sind jetzt bei Hadith 868. Es gibt noch ungefähr 130 Hadithe, dann werden wir inshallah fertig werden mit diesem Thema. Danach fangen wir mit dem Buch von An-Nikah, Heiratsbuch. Und nach Heiratsbuch gibt es Scheidung. Scheidungsbuch und dann kommen wir zu Strafrecht im Islam, dann das Buch von Dschihad, dann das Buch von Al-At'ima, das wird von Essen, von Nahrung und Essen trinken, dann über Iman Nuzul, dann Allgemeines, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Insgesamt werden wir 1467 Hadithe behandeln. 1467 Hadithe behandeln. Wir haben jetzt 767 hinter uns. Das bedeutet, wir sind mehr als die Hälfte. Also die Hälfte der Hadithe haben wir schon durch. Von mir und von euch annehmen. Ich weiß nicht, kam sagen wir für Sabul Salam? Wir sind schon 2 Jahre, mehr. Wir machen diesen Unterricht seit mehr als 2 Jahren. Subhanallah. 2006 oder 2007 haben wir angefangen. سبحان الله. Das wird, das werden jetzt 3 Jahre sein. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Zeit für Schlafen. كم الساعة؟ 7:06.